Erster Pharisäer und Sadduzäer kamen zu Jesus. Sie wollten, dass er ihnen ein Zeichen vom Himmel zeigt. Zweiter Jesus antwortete ihnen, am Abend sagt ihr, es wird schönes Wetter. Der Himmel ist rot. Dritter am Morgen sagt ihr, heute wird schlechtes Wetter. Der Himmel ist rot und dunkel. Ihr könnt das Wetter am Himmel erkennen. Aber ihr erkennt die Zeichen dieser Zeit nicht. Vierter, schlechte Menschen wollen ein Zeichen sehen. Aber sie werden kein Zeichen bekommen. Nur das Zeichen von Jona. Dann ging Jesus weg von ihnen. Fünfter, die Jünger fuhren auf die andere Seite. Sie vergaßen, Brot mitzunehmen. Sechster, Jesus sagte zu ihnen, passt auf. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Siebter, die Jünger dachten, er sagt das, weil wir kein Brot haben. Achter, Jesus wusste, was sie dachten. Er sagte, warum denkt ihr, dass ihr kein Brot habt? Ihr habt wenig Glauben. Neunter, versteht ihr das noch nicht? Denkt ihr nicht an die 5 Brote für 5000 Menschen? Und wie viele Körbe ihr gefüllt habt? Zehnter, denkt ihr auch nicht an die 7 Brote für 4000 Menschen? Und wie viele Körbe ihr gefüllt habt? Elfter, warum versteht ihr nicht? Ich habe nicht über Brot gesprochen. Ich sagte, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Zwölfter, dann verstanden sie. Jesus meinte nicht den Sauerteig. Er meinte die Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. 13. Jesus kam in das Gebiet von Caesarea Philippi. Er fragte seine Jünger, was sagen die Leute über den Menschensohn? Wer ist er? 14. Sie antworteten, einige sagen, er ist Johannes der Täufer. Andere sagen, er ist Elia. Wieder andere sagen, er ist Jeremia oder ein anderer Prophet. 15. Jesus fragte sie, aber ihr, was sagt ihr? Wer bin ich? 16. Simon Petrus antwortete, du bist der Christus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. 17. Jesus antwortete ihm, du bist glücklich, Simon, Sohn des Jona. Ein Mensch hat dir das nicht gesagt. Mein Vater im Himmel hat es dir gezeigt. 18. Ich sage dir auch, du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Die Mächte der Hölle werden sie nicht besiegen. 19. Ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Was du auf der Erde verbietest, wird im Himmel verboten sein. Was du auf der Erde erlaubst, wird im Himmel erlaubt sein. 20. Dann sagte Jesus den Jüngern. Sie sollten niemandem sagen, dass er der Christus ist. 21. Von da an erklärte Jesus seinen Jüngern. Er muss nach Jerusalem gehen. Er wird viel leiden von den Ältesten, Hohenpriestern und Schriftgelehrten. Er wird getötet werden. Aber am dritten Tag wird er wieder lebendig werden. 22. Petrus nahm Jesus beiseite. Er begann, ihn zu tadeln. Er sagte, Gott bewahre, Herr. Das darf dir niemals passieren. 23. Jesus drehte sich um. Er sagte zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Du bist ein Hindernis für mich. Du denkst nicht an Gottes Plan. Du denkst an menschliche Dinge. 24. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer mir folgen will, soll auf sich selbst verzichten. Er soll sein Kreuz tragen und mir folgen. 25. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben wegen mir verliert, wird es gewinnen. 26. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt bekommt? Aber er verliert sein Leben. Was kann ein Mensch für sein Leben geben? 27. Der Menschensohn wird kommen. Er kommt in der Macht seines Vaters mit seinen Engeln. Dann wird er jedem das geben, was er getan hat. 28. Ich sage euch wirklich, einige von euch, die hier stehen, werden nicht sterben. Sie werden den Menschensohn in seinem Reich kommen sehen.